يا حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء والنجوم. Die alte arabische, ägyptische Musik. Also, wenn wir heute über Musik reden, dann denkt man ja oft direkt an Spotify, TikTok oder sowas wie Travis Scott und Beyoncé. Aber mal ehrlich, Musik hat so viel mehr Geschichte und besonders die arabische Musik, vor allem aus Ägypten, ist die alte arabische Musik was ganz Besonderes. Ich meine, stellt euch mal vor, da gab es mal so eine Zeit, wo Leute wirklich stundenlang vor dem Radio saßen, nur um ein neues Lied von Umm Kulthum zu hören. Ja, Umm Kulthum. Die Frau war eine absolute Legende. Ihre Stimme, ihre Ausstrahlung. Das war einfach magisch. Viele sagen sogar, wenn sie angefangen hat zu singen, ist die ganze Stadt Kairo still geworden. Schon krass, oder? Die Lieder damals waren aber nicht einfach nur Lieder. Die hatten richtige tiefe Gefühle und auch oft eine politische oder gesellschaftliche Bedeutung. Es ging um Liebe, es ging um Schmerz, es ging um Hoffnung, aber auch darum, was in der Gesellschaft so abgeht. Und das wurde musikalisch echt krass umgesetzt. Die arabische Musik arbeitet mit sogenannten Maqamat. Das sind so Tonleitern, aber mit bestimmten Gefühlen verbunden. Also ein Maqam klingt vielleicht manchmal traurig oder manchmal auch eher hoffnungsvoll. Man fühlt das wirklich auch, wenn man kein Arabisch versteht. Was ich auch richtig cool finde, ist, dass viele Songs damals live gespielt worden sind und die Künstler haben einfach improvisiert. Das heißt, kein Auftritt war jemals wie der andere. Trotzdem waren die Leute immer voll dabei. Wenn ihr irgendwann mal die Chance habt, dann hört euch das Lied In Taumri an von Umm Kulthum, komponiert von Muhammad Abdel Wahab. Diese Musik hat einfach eine Seele. Und auch wenn sie alt ist, es lebt heute noch weiterhin in modernen Songs, in Serien oder einfach in den Herzen von Menschen, die damit aufgewachsen sind. Ich finde es irgendwie schön zu sehen, wie Musik so eine Verbindung über Generationen und Kulturen schaffen kann.